Sing einfach diesen Namen. Das ist der Kosename von Jesus. Wir danken dir für deinen Namen, Herr. Wir danken dir, Herr, dass in diesem Namen jedes Knie sich beugen muss, jede Zunge bekennen muss, dass du der Herr bist. Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Danke, dass vor diesem Namen jeder Dämon erzittert, jede Macht, jede Gewalt. Er zittert vor diesem Namen. Danke, dass du uns diesen Namen anvertraut hast, Herr. Und dass du ihn uns auf unsere Lippen gelegt hast, Herr. Und indem wir diesen Namen singen heute Abend, sagen wir auch, in deinem Namen muss jeder Geist außerhalb des Geistes Gottes diesen Raum jetzt verlassen. Halleluja. Unsere Seelen jetzt verlassen. Jeder Quälgeist, jeder unruhig machende Geist, jeder Zwangsgedanke, jeder Sorgengeist, jede Panikattacke, er muss jetzt in dem Namen Jesus diesen Raum verlassen, jetzt. In Jesu Namen. Wow. Danke, Jesus. Wir beugen unsere Knie vor dir. vor dir. Ich habe den Eindruck, das ist zu laut hier. Ich habe den Eindruck, dass Leute hier sind und es ist so, dass du deine Knie tatsächlich im übertragenen Sinn, gerade jetzt auch noch in der letzten Zeit, in den letzten Tagen, vor was anderem gebeugt hast als vor Jesus. Und es muss nicht ein anderer Gott sein oder irgendein Buddha oder irgendwas, sondern es kann schlicht und einfach ein anderer Geist sein, ein unreiner Geist zum Beispiel, ein Geist von Furcht, ein Geist von Menschengefälligkeit, ein Geist von Zweifel, von Unglauben. Und unbewusst hast du deine Knie vor diesem Geist gebeugt. Und so hat er Raum gewonnen in deiner Seele. Ich hatte gerade den Eindruck, indem du heute Abend wirklich bewusst deine Knie vor Jesus beugst und bewusst sagst, Jesus, ich beuge meine Knie vor dir und vor nichts anderem, wird die Macht dieses anderen Geistes gebrochen. Und ich möchte dir das auch zusprechen, aber wenn dich das betrifft, dann geh einfach gerade jetzt bewusst diesen Schritt und beuge einfach ganz bewusst deine Knie vor Jesus und sag, Jesus, vor dir allein beuge ich meine Knie. Und dann wollen wir wirklich auch jede Belegung und jede Belastung, die noch irgendwo auf deiner Seele ist, heute Abend, wir wollen sie brechen in dem Namen Jesus. Wir wollen seine Macht, wir wollen ihre Macht brechen in dem Namen Jesus. Da, wo du bist, einfach beuge einfach deine Knie vor ihm. Halleluja. Halleluja, Jesus. Jesus. Jesus, vor dir allein wollen wir unsere Knie beugen, Herr. Vor dir allein. Vor dir allein. Halleluja. Und indem wir unsere Knie vor dir beugen, sagen wir, Herr, du allein bist unser Herr, du allein bist unser König. Du allein sitzt auf dem Thron unseres Herzens und wir sagen im Namen Jesus, Herr, Vater im Himmel, wir bitten dich um Vergebung, Herr, wo wir in irgendeiner Form unsere Knie gebeugt haben vor anderen Geistern, vor anderen Mächten, auch vor Götzen. Puh. Wir bitten dich um Vergebung, Jesus. Und wir bitten dich, dass du uns reinigst durch dein Blut heute Abend, Herr, gerade jetzt. Es kann auch ein anderer Mensch sein, vor dem du dich gebeugt hast. Es kann ein Götze von einem Besitztum sein, ein Götze von Geld, ein Götze von einem Hobby oder was auch immer, wo einfach dir wichtiger war als Gott. Heute Abend sagen wir, Jesus, wir beugen unsere Knie vor dir. Übrigens auch du über Livestream, du kannst da mit reingehen. Beuge einfach deine Knie vor ihm und sag, Jesus, du bist der Herr meines Lebens. Wo ich meine Knie vor irgendjemand anders gebeugt habe, vor irgendetwas anderem gebeugt habe, Herr, da tut es mir leid. Ich beuge meine Knie vor dir, Jesus. Und ich sage, du bist mein Herr, du bist mein Herr, du bist mein König. Halleluja. Du allein bist würdig. Du allein bist würdig. Du allein bist würdig, dass wir in unserem Land, in Europa, in den Nationen, Herr, dass wir unsere Knie vor dir beugen, Jesus. Du allein bist würdig, dass wir unsere Knie beugen. Niemand und nichts sonst ist würdig. Du allein bist würdig. Du allein bist würdig. Du allein bist würdig. Du allein bist würdig. Und wir geben dir den Platz und wir geben dir den Thron, der dir gebührt. Wir geben dir den ersten Platz, Herr. Wir geben dir den ersten Platz, Herr. Vergib uns jedes Wort. Vergib uns jede Handlung, die an dir vorbeigegangen ist, Herr. Herr, die deinen Geist betrübt hat in irgendeiner Weise, Herr. Vergib uns, Herr. Vergib uns, reinige uns durch dein Blut heute Abend, Herr. Oh, in dem Namen Jesus. Danke, Herr, dass dein Wort uns zusagt in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünde bekennen, Herr, dann bist du treu und gerecht, dass du uns die Sünde vergibst und dass du uns reinigst durch dein Blut, Herr. Halleluja. Wir glauben dein Wort, Herr. Oh ja. Yeah. Sag ihm alles, was in deinem Herzen ist, was du ihm sagen möchtest. Bitte ihn um Vergebung. Sag ihm, dass er die Nummer eins ist. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In deinem Wort, Herr, heißt es, ausgegossenes Salböl ist dein Name, Herr. Und gerade jetzt, Herr, setzen wir dieses Salböl deines Namens frei, Herr, über all den Bereichen unserer Seele, Herr, die wir dir gerade jetzt gebracht haben, Herr. Über all den Bereichen, wo wir dich um Vergebung gebeten haben, über all den Bereichen, wo wir uns gelöst haben von den Mächten und den Ausrichtungen, die nicht du waren, Herr. Wir lösen jetzt in dem Namen Jesus deinen Namen über jedem Einzelnen in diesem Raum auch und über jedem Einzelnen, der über Livestream zuschaut. Herr, wir setzen deinen Namen frei, Herr. Wir sagen, ja, ausgegossenes Salböl, Herr. Salböl der Heilung, Herr. Salböl der Befreiung, Herr. Salböl der Vergebung, Herr. Fließt jetzt in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Herr, lass dein Öl fließen. Oh, lass dein Öl fließen, lass dein Öl fließen, lass dein Öl fließen, Herr. Lass das Öl deines Namens fließen, Herr. Ich sage jetzt in dem Namen Jesus, sei frei und los. Sei frei und los von dem, was dich gebunden hatte. Sei frei und los von dem, was auf dem Thron deines Herzens noch saß. Sei frei und los von dem, worüber dir du noch Sorgen gemacht hast und das dich abgelenkt hat oder das zu einem Götzen geworden ist in deinem Leben. Sei frei und los davon. Jetzt in Jesu Namen. Nimm das, nimm das, nimm das. Geh ihm zu danken, beginn ihm zu danken. Sag danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Oh, Shakaramandara. Oh, oh. And yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom. The power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. Oh, yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory. Mal nur die Gemeinde singt. Der Geist Gottes bewegt sich im Raum. Jesus geht durch den Raum. Und er berührt Menschen. Wow. Singt einfach weiter. Ich spüre, dass hier in diesem Bereich, im Bereich meiner Hand, jemand berührt wird. Und zwar ist da jemand, und es ist tatsächlich so, du bist berufen von Gott. Jesus hat dich berufen. Das ist eine Berufung auf deinem Leben. Aber du warst im Begriff aufzugeben, weil du einfach gesagt hast, ich kann nicht mehr. Ich komme nicht mehr weiter. Herr, wenn du nicht etwas tust in meinem Leben, dann gebe ich auf. Es ist jemand hier in diesem Bereich. Gott möchte dich freisetzen, gerade jetzt. Gottes Herz ist wirklich bewegt. Komm einfach hier nach vorne, wenn dich das betrifft. Komm einfach hier nach vorne. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Singt einfach weiter. Singt einfach weiter. In dem Bereich des Saals da drüben, in dem, im Jugendgottesdienstraumbereich, da ist eine Frau und es ist so, dass du ans Ende deiner Kräfte kommst, weil du eine Person pflegen musst in deiner Familie, das ist eine Pflege in deiner Familie und Gott möchte dich jetzt berühren, wenn dich das betrifft, wink einfach mal mit der Hand da drüben, okay, wink einfach mit der Hand, sodass ich sehen kann, in dem Bereich da drüben, okay, wo bist du? Da, wo du bist, ich kann es nicht sehen von hier. Oder komm einfach nach vorne, weil ich sehe sonst die Hand nicht von hier. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wow, seine Gegenwart ist hier. Wer ist die Frau hier? Wer ist die Frau hier? Sieh mal, du brauchst neue Kraft. Du brauchst neue Kraft, um dieser Aufgabe gewachsen zu sein. Okay. Jesus begegnet dir. Lass uns einfach mal einen Moment still sein, ganz still. Weil Jesus geht durch dir rein. Er begegnet dir. Manche fasst er buchstäblich an der Schulter, du kannst es spüren. Puh. Manchen legt er die Hand aufs Herz. Anderen legt er die Hand auf die Augen. Tu, was immer du tun möchtest. Rede zu dir. Ein einziges Wort von ihm verändert alles. Es heilt dein Herz. Es gibt dir neue Ausrichtung. Es gibt dir neuen Mut. Neue Kraft. Neue Freude. Neue Liebe. Danke. Danke. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wer redet zu dir? Und dann sag mal zu irgendjemandem in deiner Nähe, während du dich auf deinen Platz setzt, sag ihm einfach mal, ich glaube, wir sind schon auf ziemlich heiligem Boden hier. Wunder. Wow, wow, wow. Und das ist erst der Anfang. Sag mal zu jemandem in deiner Nähe, das ist erst der Anfang. Halleluja. Das ist erst der Anfang. Preist den Herrn. Wie viele von euch sind froh, heute Abend hier zu sein? Okay, wie viele von euch sind sich noch nicht ganz sicher? Okay, ihr dürft ehrlich sein. Ne? Wie von euch denken noch, oh, bin ich da reingeraten? Ja? Das Raumschiff startet. Halleluja. Preist den Herrn. Wow. Ja, so schön, dass ihr alle hier seid. Und so wunderbar auch, dass wir so kostbare Gäste heute in unserer Mitte haben und an diesem Wochenende. Heute Abend wird uns Andreas Herrmann dienen, ein wunderbarer, seit Jahrzehnten hier in Deutschland bestätigter Mann Gottes, Leiter von einem starken Zentrum in Wiesbaden, mehreren Gemeinden drumherum, starker Heilungs- und Wunderdienst, kommt gerade aus Pakistan, hat dort alleine 7000 Heilungen erlebt. Halleluja. Preist den Herrn. Begrüßen wir mal Andreas ganz herzlich. Und Halleluja. Und dann, genau, ich lasse euch gleich alle zusammen noch aufstellen, aber ich stelle auch noch kurz Bobby Connor vor. Halleluja. Ein alter Freund unseres Hauses, ein starker Mann Gottes, wirklich ein Prophet Gottes, den Gott schon mächtig gebraucht hat. Wir kennen uns jetzt seit 10 Jahren und außerhalb von Corona war er eigentlich jedes Jahr bei uns hier. Nur jetzt ist schon 4 Jahre her. Halleluja, dass er live hier ist. Zwischendurch war er mal per Zoom da, aber jetzt zum ersten Mal wieder live. Das letzte Mal, als er hier war, da war dieses Gebäude noch im Rohbau. Also er sieht heute zum ersten Mal, so wie es jetzt aussieht. Damals sind wir hier durch den Rohbau gelaufen und haben schon mal prophetisch die Räume gesegnet und so weiter. Aber jetzt sieht er es zum ersten Mal live. Und er hat einen Freund mitgebracht, ein Pastor aus Utah, Pastor Shannon. Heißen wir auch ganz herzlich willkommen, auch ins starke Mann Gottes. Wir haben schon ein bisschen geredet und da ist auch echt viel, viel Substanz und viel Herrlichkeit und es ist wirklich gewaltig. So, also wir haben 3 mächtige, wunderbare Gäste. Steht ihr einfach alle nochmal zusammen auf, ihr Gäste. Just stand up for a second, so that we can welcome all of our guests. Hallelujah. Just, yes, please. Hallelujah. So wonderful to have you all here. So, wow, we're so blessed. Und jetzt wollen wir einfach Andreas das Mikrofon übergeben, der heute Abend gleich richtig reingehen wird. Und genau, seid gespannt. Halleluja. Preist den Herrn. Rick? Ja, jetzt. Der Trick sitzt da hinten irgendwo in der Technik, ja. Hey, super, schön hier zu sein mit euch. Und ich glaube, dass Gott etwas wirklich vorhat in diesen Tagen. Und du kannst einfach deine Erwartung schon mal richtig hochfahren. Weil für die Zeit, in der wir leben, brauchen wir eine besondere Ausrüstung. Und ich möchte heute einfach eine lehrmäßige Grundlage geben. Und das soll helfen, etwas zu verstehen. Viele denken, die Sache mit dem Heiligen Geist ist ein Event, der Heilige Geist ist ein kosmisches Fluidum, aber er ist eine Person. Und ich möchte reden über das Thema die Salbung, nach der du dich sehnst, okay? Nach der du dich sehnst, und da gibt es auch ein Buch dazu. Ich sag mal so, ich bin ein Fan des Heiligen Geistes, ja? Ich bin durch ihn glücklicher geworden. Mein Dienst hat sich total durch ihn verändert. Ich kann eins sagen, in der größten Lebenskrise ist er da gewesen. Und sein Trost ging tiefer, wie der menschliche Versuch zu trösten. Ja? Der Heilige Geist hat so viel gemacht. Er hat aus mir einen Heilungsevangelisten gemacht. Ja? Er macht einfach wunderbare Dinge und er ist immer dabei. Auf Großveranstaltungen, Kleinveranstaltungen, in Urlaub, wo immer du unterwegs bist. Und er wirkt Wunder, verstehst du? Da werden Menschen geheilt und das zeigt auf Gott hin und sie kommen einfach zum Glauben. Und ich glaube eins, der Heilige Geist möchte dich heute Abend sponsern. Er möchte dich fördern. Er möchte dir seine Kräfte verleihen, okay? Und manche wird er auch überführen. Er wird viel Gutes tun. Je älter ich werde, umso mehr weiß ich eins, ich habe nicht alles in Kontrolle. Aber ich kenne den, der alles in Kontrolle hat, okay? Und das ist er. Und das Faszinierende ist, Weißt du, Mose hat gefragt, was soll ich denn sagen, wer mich gesandt hat? Und Gott sagt, sag der ich bin hat dich gesandt. Denn Mose, ich bin, was immer du brauchst, das ist für dich sein muss. Okay, wenn es heiß ist, bin ich die Wolkensäule. Wenn es kalt ist, bin ich die Feuersäule. Wenn das Wasser vor euch ist, bin ich Schleuse. Wenn ihr hungrig seid, ich bin das vollvitaminierte Popcorn, was da runterrasselt. Ich bin auf all den Wegen mit dir unterwegs. Und was Jesus für seine Jünger war, ist der Heilige Geist für uns. Ja? Der Heilige Geist ist kein kleines Vögelchen. Ja? Wir brauchen seine Salbung. Ohne die Salbung Problembergen zu befehlen, dass sie verschwinden, wird frustrierend sein. Ohne die Salbung Lobpreis zu machen, hast du nur ein paar gesungene Lieder. Ohne die Salbung den Befreiungsdienst zu machen, du wirst so heiser werden. Ja, du wirst so heiser werden. Ohne die Salbung zu evangelisieren, und mag die Evangelisation noch so strategisch sein, es wird frustrierend sein. Ohne die Salbung zu predigen, hast du eine Wolke ohne Regen. Ja? Und ich sag dir was, die Salbung öffnet den Himmel über Menschen. Die Salbung wird Satans Einfluss auf deinem Leben reduzieren. Und du wirst die Herrlichkeit Gottes mit Kraft demonstrieren. Und das ist, was wir heute brauchen. Ja? Sie ist ein Geschenk, die Menschen glücklich macht, die Menschen befreit. Und jemand hat mal so einen Spruch gesagt, so aus dem Management: Attraktivität produziert Anziehungskraft, Anziehungskraft bringt Nachfrage, Nachfrage bringt Stückzahl. Wer von euch hat eine Teenie-Tochter? Eine Tochter, die ein Teenie ist? Dann weißt du es genau, deine Tochter weiß es. Ne? Attraktivität bringt Anziehungskraft, Anziehungskraft bringt Nachfrage, Nachfrage bringt Stückzahl. Ja? Und wenn ich über diese Formel nachdenke, dann ist es das, was wir wollen. Stückzahl. Viele, viele Menschen sollen zu Jesus kommen wegen der Attraktivität. Wegen der Faszinationskraft. Also, die Salbung hat Jesus so hoch attraktiv gemacht, dass die Menschen ihm gefolgt sind, dass sie auf Mahlzeiten verzichtet haben, dass sie Dächer abgedeckt haben. Sie wollten einfach nur bei ihm sein. Das ist diese magnetische Anziehungskraft, die auch in dich gelegt wird. Okay? Und heute Abend wird sie in dich gelegt. Ich will es mal so ausdrücken. Was hat Jesus so attraktiv gemacht? Er hat etwas gehabt, was der Not der Menschen begegnet ist. Und wann immer du der Not der Menschen begegnest, begegnest du Menschen und immer mehr Menschen. Und ich weiß nicht, wie es hier ist in der Stadt, aber ich sage jetzt mal, reden wir mal von Frankfurt, einer größeren Stadt. Da gibt es vielleicht 2 Mercedes-Häuser. Und in dem einen wird pro Woche 1 Mercedes verkauft, in dem anderen werden 10 verkauft. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist der, dass bei den Autos kein Unterschied, die kommen alle vom gleichen Fließband, okay? Die werden alle in der gleichen Firma zusammengeschraubt. Aber der Unterschied ist das Kundenerlebnis, was die Leute haben, okay? Das Kundenerlebnis. Wie wird das verkauft, präsentiert, was ich habe, ja? Weißt du, Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, komm und sieh. Und hat nicht gesagt, komm und erschreck, ja? Und die Frage ist, wir haben das beste Produkt, das Evangelium heilt, das Evangelium befreit, das Evangelium beglückt, das Evangelium plündert die Hölle, ja, und ich sag dir was, was müssen wir tun, dass die Menschen uns suchen? Ich gebe eine ganz einfache Antwort. Wie steigerst du deine Anziehungskraft? Ich sag mal, deine magnetische, spirituelle Anziehungskraft, ja, wie steigerst du sie? Werde voll Heiligen Geistes und dien den Menschen. Das ist eine ganz einfache Formel. Werde voll. Apostelgeschichte 1, was sagt, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und das für den Auftrag. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und bis ans Ende der Welt. Daniel hat was Interessantes gesagt. Er sagt, das Volk in Daniel 11, Vers 32, ein Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Da ist Strom auf dieser Aussage. Der Schlüssel ist einfach eine Beziehung. und nicht ein Erlebnis, nicht ein Event. Es ist wirklich die Partnerschaft, es ist die Freundschaft. Wir kriegen nicht die Salbung, um einen Segne-mich-Club zu kultivieren. Das ist schön, wenn man mal gesegnet wird und das auch mal eine Club-Atmosphäre hat. Aber wir werden gesalbt, um die Hölle zu plündern. Um der größte Albtraum für den Teufel zu werden, ja? In Psalm 2, Vers 8 heißt es, fordere von mir und ich will dir Nationen geben. Bei Gott schwingt was mit. Weißt du, die Salbung hilft uns, Bedrückte zu befreien, hilft uns, die Kranken zu heilen. Du rennst nicht mehr den Zeichen und Wundern hinterher, sondern die Zeichen und Wunder rennen dir hinterher. Wie ist denn das? Doch viel besser, ja? Das ist, was mich begeistert. So, aber die Frage ist, was ist die Salbung? Steigen wir mal ganz vorne ein, ja? Man kann, egal wie viel man über die Salbung predigt, du kannst sie, die Leute werden sie nicht ganz verstehen. Ja, man kann Dinge theologisch tot analysieren. Ich glaube, es muss Dinge geben, in denen man drin lebt, die man nicht immer alle komplett versteht. Ja, ich kann einiges verstehen mit meinem Verstand, aber wenn ich mit meinem Verstand nur lebe, dann ist mein Geist da etwas unterentwickelt. Ich muss in die Dimension des Geistes gehen. Und was ist die Salbung? Die Salbung ist in einer gewissen Weise die Kraft Gottes. Sie ist eine himmlische Substanz, ja, die Kraft Gottes beinhaltet und sie befähigt dich für Außergewöhnliches. Die Salbung kann aus einem Menschen strömen und Hunderte zum Glauben führen. Ist das, was ich erlebt habe? Wir haben gebetet vor einem leeren Saal in der Pandemie und die Salbung ging durch nach Pakistan und hat Menschen geheilt. Blinde Augen sind aufgegangen, tolle Dinge sind passiert. Die Salbung ist was ganz, ganz Wunderbares, was Wertvolles. Und eine Eigenschaft der Salbung ist, dass sie wie Elektrizität gespeichert werden kann. Also wir lesen das in Apostelgeschichte 19, Vers 11 bis 12, dass die Menschen die Tücher des Paulus genommen haben, auf Kranke gelegt haben, auf Dämonisierte gelegt haben, die sind gesund worden. Am Anfang des Heilungsdienstes habe ich sehr häufig Tücher verwendet und da gab es Leute, die haben gesagt, mein Pferd ist krank, kannst du uns ein Tuch geben? Jawohl. Meine Kinder leiden, wenn das Pferd getötet werden muss, okay, weil es so krank ist. Und sie legten das Tuch auf und das Pferd war geheilt im Namen des Herrn, okay? Das ist einfach... Und wenn der Glaube die Salbung aktiviert, die in uns ist und sie herausströmt, können gewaltige Dinge bewegt werden. Nochmal zum Einspeichern der Salbung, vielleicht ein interessantes Beispiel. Wir alle kennen Elia und Elisa und jetzt reden wir mal über den Elisa, den Propheten. Und wir lesen im 2. Könige 13, 20 bis 21 und da heißt es, und Elisa starb und man begrub ihn. Und es kamen moabitische Räuberscharen ins Land, als das Jahr anfing. Und es geschah, als sie einen Mann begruben, siehe, da sahen sie die Räuberschar und sie warfen den Mann in das Grab Elisas. Als aber der Mann da hineingeworfen wurde und die Gebeine Elisas berührte, da wurde er lebendig und stellte sich auf seine Füße. Wow, was für ein Erlebnis, okay? Du schmeißt eine Leiche zur anderen. Verstehst du, zwei Leichen können nicht sagen, wir praktizieren jetzt Glauben, ja? Aber da war noch so viel Restsalbung in den Knochen von Elisa, dass dieser tote Mann zum Glauben gekommen ist. Und das ist einfach, das ist was mir gefällt an dieser ganzen Geschichte. Ja. Und wenn ich irgendwo Veranstaltungen habe und ich möchte auf die richtige Wattzahl kommen, dann muss ich einfach in meine Beziehung reingehen. Das ist die Beziehung zum Heiligen Geist. Ja. Es ist die Gemeinschaft, es ist die Freundschaft. Als es so angefangen hat, habe ich am Anfang gebetet, ich hatte das bei der Catherine Kuhlmann gelesen in den Büchern, oh Herr, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ich habe immer gebippert von Veranstaltung zu Veranstaltung, nimm's nicht weg. Aber irgendwann verstehst du, es ist eine Beziehung, es ist eine Freundschaft, es ist eine Partnerschaft. Ich rede zu ihm, wenn ich im Auto bin. Bin ich schizophren? Nein. Ja, wir haben Gemeinschaft, es ist eine Verbindung, ja. Und er ist unser Freund. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir sind gesalbt für was? Für den Dienst. Okay? Jeder Mensch hier im Raum hat eine Berufung und eine Bestimmung. Und du kriegst die Salbung für deine Bestimmung. Und dann gibt es natürlich auch generelle Sachen, ja? Die Salbung ist Gottes Über auf meinem Natürlichen, was mich übernatürlich macht. In der Auswirkung, ja? Wir lesen im 1. Korinther 12, da gibt es die Gaben, die neuen Gaben, Vers 7 bis 11, da gibt es die Offenbarungsgaben. Erstmal die Gabe der Weisheit. Wir wissen, wem Weisheit mangelt, der bitte um Weisheit. Ehrlich gesagt, fast jedes Problem ist ein Weisheitsproblem. Das Eheproblem, was keiner hier hat, ist ein Weisheitsproblem, okay? Das Erziehungsproblem ist ein Weisheitsproblem. Das Finanzproblem ist auch ein Weisheitsproblem. Also Weisheit. Weisheit, dann das Wort der Erkenntnis. Da gibt es viele Wege, wie wir das Wort der Erkenntnis empfangen können. Kann man eine ganze Stunde drüber lernen oder einen halben Tag. Ja, einige sehen es, einige lesen es, einige spüren es, einige können es in ihrem Körper sehen. Es gibt so viele Wege, einige träumen es. Und dann gibt es die Unterscheidung der Geister, das ist die dritte in diesem Paket der Offenbarungsgaben. Die Unterscheidung der Geister, das ist einfach, wenn ich die Angel auswerfe, dass ich weiß, ob da ein Barsch dran hängt oder das Ungeheuer von Loch Ness. Das ist die Gabe der Geisterunterscheidung. So findest du es heraus. Ja. Es hilft dir einfach herauszufinden, ist es der Geist Gottes, ist es der Geist eines Menschen oder ist es ein anderer böser Geist. Okay? Und es schützt die Gemeinde, weil die Gemeinde immer ein Ort des geistlichen Kampfes ist. Dann gibt es die Kraftgaben, die Gabe des Glaubens, Gottes übernatürliche Glaubensdimension, die sich in uns entfaltet. Manchmal bete ich, gib mir deinen vollkommenen, perfekten Glauben, weil meiner reicht nicht. Gib mir deinen. Und dann kommt er. Und dann passieren wunderbare Sachen, oder? Das zweite dann bei den Kraftgaben, das Wirken von Wundern. Da gibt es so viele Beispiele in der Bibel. Dann drittens die Heilungsgaben, Plural. Es gibt so viele verschiedene Schattierungen vom Heilungsdienst. Und dann gibt es noch drei verbale Gaben. Das eine ist die Gabe der Prophetie, also vermittelte Inhalte, die Gott uns gibt. Das zweite ist dann das Reden in Sprachen. Wisst ihr, was das Tolle ist am Reden in Sprachen? Ist, du kannst in der Gegenwart schon mal Dinge in der Zukunft bestellen und gestalten, bevor du in sie hineingehst. Das Reden in Sprachen, das baut auf. Und das zweite ist die Auslegung der Sprachenreden. Also wenn du eine Prophetie hast, sagen wir mal, die Prophetie ist ein 10-Euro-Schein, 10-Euro-Schein, mit der Sprachenreden hast du einen 5-Euro-Schein und mit der Auslegung hast du auch nochmal einen 5-Euro-Schein, hast du auch eine ganze Prophetie, hast du auch 10 Euro. Ja. Also das kommt auf eine Ebene. Und wenn Menschen gesalbt sind, sind sie in der Lage, ein 2-Millionen-Volk durch die Wüste zu führen. Und Simson war gesalbt für einen ganz bestimmten Job. Er musste die Philister immer wieder in die Flucht schlagen. Es gab eine physische Kraft, die in ihn reingekommen ist. Und die Salbung ermöglicht uns ein Leben im Sieg, nicht in der Niederlage, okay? Weil die Bibel sagt in Epheser 6, Vers 10, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, okay? Die Salbung hilft uns auch, ich sag mal, sündenreduziert zu leben. Wer möchte sündenreduziert leben? Du brauchst die Salbung, ja? Denn es heißt in Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist. Der Geist ist ein Synonym für die Salbung, okay? Wandelt im Geist und ihr werdet die Werke des Fleisches nicht erfüllen. Dann noch etwas. Die Salbung bringt die Früchte des Geistes hervor. Ja? Galater 5, Vers 22. Liebe, Freude, Geduld. Das sind lauter atmosphärische Dinge. Liebe ist was Atmosphärisches, ja? Frieden ist was Atmosphärisches. Und das oberste Ziel der Salbung ist nicht, dass wir als Mr. Mega gesalbt oder Mrs. Mega gesalbt sind, sondern das oberste Ziel ist, dass wir Gott immer die Ehre geben, dass es auf ihn weist. Und das ist das Ziel der Salbung. Und wer in der Salbung dient, dient ausschließlich dem Reich Gottes. Jetzt will ein paar Aspekte beleuchten der Salbung. Erstens mal, das Maß oder die Dichte der Salbung ist sehr entscheidend, wird häufig übersehen. Wir wissen, auf diesem Planeten gibt es die Allgegenwart Gottes. Gott ist allgegenwärtig. Und wenn wir lesen Kolosser 1, Vers 16, da heißt es, denn in ihm, in Christus, ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften, das sind Engelwesen im Unsichtbaren, Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er, Jesus, ist vor allem und alles besteht durch ihn. Interessante Aussage, alles besteht durch ihn. Das heißt, die Moleküle, das ist eine Kraft, die Atome und die Moleküle alle in der richtigen Position hält. Wenn Gott seine Allgegenwart, sagen wir mal, hier abziehen würde bei euch, dann wäre der Stuhl weg, okay? Oder es würde ein schwarzes Loch geben, ja? Zum Glück zieht er seine Allgegenwart nicht weg. Aber ich habe mal einen Mann gesehen in Frankfurt, der hat einen Baum umarmt und hat gesagt, der Baum ist Gott. ja, ihr lacht. Ganz falsch lag er nicht, okay? Gott war mit seiner Allgegenwart auch im Baum. Aber Gott war nicht der Baum, das ist klar, ja? Und dann gibt es so etwas wie die manifeste Gegenwart. Die manifeste Gegenwart ist eine höhere Potenz, eine höhere Dichte der Präsenz Gottes. Also Apostelgeschichte 4, als sie gebetet hatten, war erstmal die Allgegenwart und auf einmal manifeste Gegenwart. Die Städte erbebte und Dinge sind passiert. Ja? In der Gegenwart Gottes, infolge der Einheit und des Gebetes, passieren gewaltige Dinge. So, und für mich ist das so begeisternd. Ein Mensch kommt zum Glauben, du kriegst den Heiligen Geist. Ich sage mal, so ein ausbaufähiges Appetithäppchen erstmal. Da musst du was entwickeln. Die Beziehung muss entwickelt werden, ja. Das muss wachsen und dann kriegst du einfach mehr. Ich sage es mal so, jeder Schritt in die Gemeinschaft mit Gott ist ein Schritt in die höhere Salbung. Jeder Schritt aus der Gemeinschaft mit Gott ist ein Schritt aus der Salbung. Also bewegen wir uns in die Salbung rein, in die Gemeinschaft, in die Beziehung. Jesus sagt, es ist alles beziehungsorientiert. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da habt ihr noch mehr von mir. Okay, da bin ich mitten unter euch. Oder Johannes 14, Vers 23. Wenn jemand mich liebt, so wird meine Worte halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen. Wir beide kommen zu ihm und wir werden Wohnung bei ihm machen. Dann wissen wir ja, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Das ist ja auch eine starke Sache. So, wir sind verantwortlich für das Maß der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Ich werde euch richtig Hunger machen, Appetit machen. Ihr werdet so heiß und hungrig sein nachher. Ja? Weil wenn die Gegenwart Gottes da ist, werden zwei Eigenschaften freigeschaltet. Das eine sind Gottes charakterliche Eigenschaften in unserem Leben, die Früchte des Geistes zum Beispiel. Und die andere Ausdrucksform ist die Salbung, ist die Kraft Gottes, die in unserem Leben sich manifestiert. Okay? Die Salbung ist sozusagen die manifestierte Kraft für den Dienst, für die Demonstration. Und die Herrlichkeit Gottes bringt die charakterlichen Eigenschaften Gottes in einen Raum, auch atmosphärisch. Haben wir vorhin schon ein paar Atmosphären erlebt, ja? Und wenn der Mensch nicht den Geist im höheren Maß besitzt, wird das Dienstniveau schwächer sein. Ist ganz logisch, ja? Wir können ja nur weitergeben, was wir haben. Und noch einmal, deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach in die Dimension des Geistes immer wieder reingehen. Jetzt komme ich zu einem Punkt, der hat einige Leute verwirrt. Das ist die Fühlbarkeit der Salbung. Wenn wir im Schwimmbad sind, merken wir, ob wir im Wasser stehen oder im Trocknen. Das merken wir doch, oder? Und die Bibel sagt, der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist. Ja? Er gibt uns Informationen und dann nehmen wir etwas wahr. Zum Beispiel die blutflüssige Frau, sie berührte Jesus. Und sie spürte, und ich zitiere Markus 5, Vers 29, und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte an ihrem Körper, dass sie von der Plage geheilt war. Boom, sie hat es einfach gemerkt. Zack. Weißt du was? Jesus hat auch was gemerkt. Er dreht sich um. Vers 32, und er blickte umher, um die zu sehen, die es getan hatte. Jesus konnte deutlich fühlen, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Wie fühlt sich die Salbung an? Wer hat schon mal sowas wie die Salbung irgendwie gespürt, sowas Atmosphärisches, diese, wovon wir die ganze Zeit jetzt reden? Okay, du hast sie gespürt. Wir sind zwar eine große Gruppe, aber ihr dürft mal kurz reinwerfen. Wie hat sich's angefühlt bei dir? Wärme, ja? Weiter? Ein Kribbeln, ja? Zittern? Weinen, heulen, ja, da fließen Tränen in der heiligen Gegenwart Gottes. Habe ich neulich gehabt, ich bin unter der Dusche und boah, die Präsenz kam und dann floss es nicht nur aus der Dusche, sondern auch aus den Augen, ja. Okay. Lachen, was noch? Lachen, ja, genau. Eine Schwere, die Leute sagen, das ist die Herrlichkeit Gottes, die kommt wie ein Gewicht auf uns drauf, ja. Absolut umwerfend, ja. Im wahrsten Sinn des Wortes, ja. Sehr umwerfend. Weiter? Eine Leichtigkeit? Frieden, das ist so eine gute Sache. Meinen Frieden gebe ich euch, ja. Mitten in einer Welt voller Unfrieden kannst du Frieden tanken. Jederzeit. Was noch? Freude? Eine Klarheit? Da hinten hat noch jemand was gesagt? Führung, ja. Kraft? Und was? Du fühlst dich geschützt und geborgen. Also wir haben ganz viel beschrieben, noch die letzte jetzt. Ein Luftzug, genau. Ein Luftzug, das ist eine tolle Beschreibung und viele Elemente. Wisst ihr was, Menschen spüren das sehr individuell. Ich habe für Leute gebetet und da ist immer viel passiert. Ich selber habe wenig Manifestation gehabt. Ich bin auch ganz dankbar, weil dann hast einer einen klaren Kopf bei der Veranstaltung, wenn wirklich alles, ja. Aber trotzdem musste ich lernen, mich da ein bisschen rein zu sensibilisieren, ja. Und einige denken, ich komme zu kurz. Ich sage dir was, wir empfangen nicht im Fühlen. Die Bibel sagt, wir empfangen im Glauben. Römer 1, Vers 17, wir empfangen im Glauben. Und das ist ganz wichtig. Aber wir müssen wissen, ob die Salbung da ist oder nicht. Okay? Und der Prophet, ich glaube, es war Elisa, oder Elias, bei beiden war es, glaube ich, gleich, ja, der merkte, plötzlich ist die Salbung für das prophetische Wort nicht mehr da. Also sagt er, holt mir den Saitenspieler. Und der Saitenspieler macht kling, klang, klong. Und dann lesen wir im Text, da kam die Hand des Herrn auf ihn, was nichts anderes war wie eine Beschreibung von der Salbung, die wieder die Dienstgabe in ihm aktiviert hat. Also die Musik als Lobpreisverstärker, als Salbungsverstärker, okay? Und Elisa hat doppelt so viel Wunder getan, wenn wir das in der Bibel analysieren. Ich meine, er hat dem Elia viele Jahre gedient und hat die verschiedensten Salbungen kennengelernt. Und das ist richtig faszinierend. Und manche empfinden, wenn sie das Wort Gottes studieren, kommt die Salbung in sie, wird die Salbung aktiviert in ihnen. Ja? Ich meine, der Benny Hinn braucht einen Riesenchor, atmosphärisch, um die Salbung zu generieren. Ja? Und hat er von der Catherine Kuhlmann, das ist eine gute Sache, weil Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Aber du kannst ja nicht jedes Mal mit dem 300-Mann-Chor durch die Gegend laufen. Wenn du einkaufen gehst, geht doch nicht. Da müssen wir ein bisschen flexibel sein oder geschmeidig sein. Ich bin auf Esoterik-Tage gegangen, Esoterik-Messen, Projekt Trojanisches Pferd, ja. Und da habe ich keine Lobpreis-Kombo gehabt, verstehst du? Aber ich sag dir, was ich hatte, den Heiligen Geist. Und er hat geholfen. Er hat geholfen. Paulus redet davon, dass er Gott mit seinem Geist dient. Römer 1, Vers 9. Gottes Geist, wir sind Geist, da gibt es eine Verbindung. 1. Korinther 6, Vers 17. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Da ist also eine Geistesgemeinschaft und am Ende weißt du nicht mehr, wo dein Geist aufhört und seiner anfängt. Weil es eine Verbindung ist, ja. Weil es eine starke, powervolle, wunderbare Verbindung ist. Und bei mir ist häufig so, wenn ich bete und ich ihn anbete, dann richte ich meinen Geist, meine Seele, alles auf ihn aus. Ich mache das so. Okay. Und dann auf einmal merke ich, Bob, die Präsenz. Und dann merke ich, die Standardsalbung ist da. Bin in meiner, jeder kann, hat irgendwelchen Sprachcode mit Gott, wie er das macht, verstehst du? Aber das ist für mich einfach, ich richte mich aus und ich merke seine Präsenz und das ist dann wichtig. Ja, ist dann wichtig für bestimmte Handlungsschritte, die wir machen. Die Mystiker haben es genannt, die Gegenwart Gottes praktizieren. Was die Gegenwart Gottes zu praktizieren ist einfach, ich mache mir bewusst, Gott, du bist da. Das ist schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis, sich bewusst machen, Gott ist ja da. Ja, und er ist nicht ein kleiner Gott, er ist ein gewaltiger Gott. Er spricht Galaxien in Existenz, er verändert ganze Welten. Er ist absolut voll, da verändert sich dein Bewusstsein, okay? Dann sagst du, und ich bin da. Und ich bin in ihm und er ist in mir. Wupp, auf einmal erhebt sich etwas in dir, ja, dass die Gegenwart praktizieren, ein Bewusstsein, dass Gott mit dir ist. Und dann fängst du an, gegen den Berg zu sprechen, den Berg zu befehlen. Und das ist super. Wisst ihr was? Ich möchte nicht nur die manifeste Gegenwart, ich möchte nicht die Gegenwart nur praktizieren, sondern ich möchte die manifeste Gegenwart praktizieren. Also in den Raum reinkommen des Geistes, in die Zone, wo es echt dichter ist. Und in diesem Raum kann man richtig viele Dinge bewegen. So, der Raum und die Dimension ist mit uns verbunden. Wir können jederzeit da reingehen oder rausgehen. Ich kann mich unterhalten, mit jemandem Bier trinken, aber dann hier gehe ich hier rein und der Heilige Geist spricht und plötzlich wird etwas aktiviert. Ja? Und Deswegen, die Bibel sagt, werdet voll Heiligen Geistes. Und zwar immer wieder. Und ich sage dir, randvoll. Wie der Mann am Wasserhäuschen. Nur nicht, dass du nachher sagen musst, da wo meine Leber war, ist jetzt meine Minibar. Ja? Es ist der Heilige Geist. Das ist eine ganz andere Kraft. Und du bist wie ein Schwamm und du saugst dich voll. Und dann redet Jesus von den Strömen lebendigen Wassers, die von uns fließen. Und wenn ich hier zu dir komme, bob, und drück auf den Schwamm und dann fängt der Strom an zu fließen. Und das ist wunderbar, okay? Und das verändert. Ja, ja. Du kriegst noch deine Dosis. Ich möchte euch jetzt in etwas reinführen, weil das, was ich jetzt sage, kennen wahrscheinlich der größte Teil hier im Saal nicht, so von den Details jetzt. Ja? Ich will erklären, es gibt eine Unterscheidung. Es gibt die Salbung in uns, das ist der Heilige Geist, das ist die Beziehung. Und es gibt die Salbung auf uns und das ist die Dienstsalbung. Okay? So, der Heilige Geist ist hier auf Erden, Gott auf Erden und gleichzeitig ist er Gott in mir. Und ich bin ein Geist mit ihm. Und jetzt kommt's, die innere Salbung ist die bleibende Salbung. Das ist die Partnerschaft, das ist die Beziehung, das ist der Geist Gottes in mir, okay? Und dieser Geist arbeitet immer an der Vertiefung meiner Beziehung zu ihm. Der Heilige Geist, ja? Und er ist für dich, für dein tägliches Leben da. Es ist eine Salbung für dich, für niemand anderes, ja? Und es ist Gott selbst in uns. Das ist keine Gabe. Wenn ich im Heilungsdienst bin und ich bin auf der Bühne und dann kommt auf einmal meine Dienstgabe, bomm, dann ist die Salbung da. Dann rattert das 3 Stunden und dann bin ich wieder in meinem Büro und auf einmal ist es wieder weg. Geht's wieder weg, ja? Aber die Salbung in dir ist die Salbung, die bleibt. Die Dienstsalbung kommt und sie geht. Sie ist da für den Job und sie verschwindet. Der Heilige Geist arbeitet in dir. Und die Dienstsalbung arbeitet durch dich. Das ist ein Riesenunterschied, ja? Die Salbung in mir gibt mir Offenbarung und die Dienstsalbung ist für die Demonstration in dieser Welt, ja? Also Gott manifestiert sich in meinem Geist und sagt mir, ich gehöre zu ihm. Das muss man einfach öfters hören, ne? Und die Salbung auf dir ist nicht für dich. Die Salbung auf dir ist immer für die anderen. Ja? So, die innere Salbung muss gepflegt werden. Freundschaft, Beziehung, Zeit, Austausch, wie in jeder Ehe. Das funktioniert nicht, wenn man da nicht am Ball ist. Und und Apostelgeschichte 1, Vers 8, da heißt es, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das ist die Befähigung für den Job, für die Jobbeschreibung, die wir gelesen haben. Geht hin in alle Welt und so weiter. Und im 1. Samuel 10, Vers 7 bis 8, da heißt es, der Geist des Herrn kam auf Saul. Da steht nicht, dass der Geist des Herrn in den Saul kam. Okay? So, und die Dienstsalbung ist zum Segen, lassen wir über die Dienstsalbung jetzt reden, ist zum Segen für andere. Und es geht nicht um dich, es geht nicht um mich. Sie ist für deinen Dienst. Dafür ist sie da. Und wisst ihr was? Die Dienstsalbung auf mir reagiert auf den Hunger der Menschen um mich herum. Der Heilige Geist in mir reagiert auf meinen Hunger, okay? Aber die Salbung auf mir wird aktiviert auch durch den Hunger, auch durch den Glauben der Menschen um mich herum, okay? Und sie ist wie ein Korb. Ich habe hier ein Körbchen oben drauf, ja? Und da ist die Salbung. Und da kommt all das rein, was die Leute brauchen in dem Dienst, den ich habe. So, Gott kontrolliert die Salbung in dir und du kontrollierst die Salbung auf dir. Deswegen passieren manchmal, es sind in bestimmten Zeiten, wo die Salbung so stark war und die Leute so verspielt waren, man kann mit der Salbung auch Schindluder treiben. Also wenn du eine starke Salbung hast, dann kannst du sie auch missbrauchen und wenn du nicht aufpasst, steigt dir die Salbung in den Kopf. Du denkst, ich bin Mr. Mega gesalbt, ja? Und du denkst, du bist ein besonderer Mensch und dann kommt Stolz in dein Leben rein, okay? Oder du benutzt die Salbung, um mächtig zu werden, um dir einen großen Namen zu machen. Oder du benutzt die Salbung, um Kohle zu machen. Ich kenne Leute, die sagen, hey, Prophetie, wenn du eine Prophetie haben willst, eine volle Prophetie, $100, eine halbe Prophetie, $50. Ich bin schneller hier durch und hier brauche ich ein bisschen länger. Ja, da machst du Geld mit. Es gibt Leute, die machen richtig Geld. Die haben eine Gabe, die funktioniert, die ist akkurat. Aber ich baue meinen Namen, nicht seinen Namen. Okay? Und das ist ein Problem. So, die Dienstsalbung ist auf deinem Dienst. Jetzt pass auf, wenn Jesus dich verlässt, das Schlimme ist, die Dienstsalbung bleibt. Wenn deine Herzensbeziehung erkaltet zu Jesus, die Dienstsalbung bleibt. Du gehst in sündhaftes Verhalten rein, die Dienstsalbung bleibt. Du gehst fremd, die Salbung bleibt. Haben wir alles erlebt, ja? Und auf einmal, du bist das Objekt der Anbetung, nicht mehr Gott, und die Dienstsalbung bleibt. Und jetzt kommt der Hammer, ja? Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Jesus, wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Wir haben in deinem Namen Fernsehstationen aufgebaut. Wir haben in deinem Namen Teufel ausgetrieben. Wir haben in deinem Namen die Kranken geheilt. Wir haben in deinem Namen Gemeinde gegründet. Was sagt er? Ich kenne euch nicht. Da verstehe ich die Stelle. Ja? Matthäus 4, Vers 22. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Teufel ausgetrieben, in deinem Namen Wunder getan und so weiter. Ja? Also, viele fangen gut an, aber nicht alle enden gut. Ich möchte euch ermutigen, gut zu enden. Und ich verrate euch, wie. Die Salbung in dir, wenn Leute die Salbung hier nicht mehr pflegen und dieses Ding operiert immer weiter, dann kann die Salbung hier oben dich zerstören. So, und das ist der Unterbau quasi, auch der Charakter meiner Beziehung, meine Beziehung, meine Liebe zu ihm, das ist der Träger von dem. Und wenn das stimmt, kannst du nicht schief gehen, kann nicht schief gehen, ja. Aber wir haben es ja erlebt, ja. Es ist gefährlich, die Liebe zum Herrn zu verlieren, das ist gefährlich, ja. Oder den Hunger nach seinem Reden zu verlieren, es ist gefährlich, sein eigenes Reich zu bauen. Okay. Gehen wir mal von diesem Thema weg. Wichtig ist, das ist das Wichtigste, die Beziehung, die Freundschaft, die Partnerschaft. Ja? Und da müssen wir immer aufpassen, das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Da sorgt dafür, dass wir richtig gut durchgehen. Jetzt möchte ich noch etwas sagen in Verbindung, die Herrlichkeit in Verbindung mit der Salbung. Im 2. Korinther 3, Vers 18, da werden wir motiviert, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu gehen. Okay? Im Moment, wo die Herrlichkeit im Leben eines Menschen zunimmt, nehmen wir die Gegenwart Gottes auch wahr, seinen Charakter und so weiter. Ja? Da haben wir schon drüber geredet. Ich will euch mal was sagen. In der gottesdienstlichen Veranstaltung plötzlich spürt man die Liebe. Ja? Du merkst, das ist nicht meine Liebe, das kommt aus einer anderen Dimension. Vor vielen Jahren, Anfang 1900, als die Erweckung in Wels ausbrach, war es so, dass nachts auf einmal die Menschen aufgestanden sind, mit Tränen in den Augen, überführt von ihrer Schuld. Sie sind zur Polizeistation gegangen. Und der diensthabende Herr hat gesagt, das ist komisch, sind so viele, das scheint eine religiöse, kollektive Psychose zu sein. Man muss das ja erklären können. Und was war gewesen? Einige Leute hatten dort so gebetet und jetzt hast du die Manifestation des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist überführt dir auch von Schuld, okay? Und wenn diese heilige Präsenz kommt, ja, und so stark diese Inselgruppe gestreift hat, sind die Boote, die an der Insel vorbeigefahren, die Leute fingen an zu weinen. Genau das gleiche Phänomen, okay? Es war eine dichte Präsenz seiner Gegenwart, die sich da manifestiert hatte. Ich war mal in den Vereinigten Staaten vor vielen Jahren, da haben wir regelmäßig hatten wir Heilungsveranstaltungen und dann war ich in einer Gemeinde, der Heilige Geist wirkte und dann plötzlich hatte ich den Impuls, ich soll einfach mal sagen, alle Fürbitter der Gemeinde, kommt mal her zu mir, legt eure Hand alle auf meine Hand. Und dann stapelten sich ein Dutzend Frauenhände. Und dann waren ja nur Frauen da, die gebetet haben. Ne? Dann zog ich meine Hand weg. Im ersten Moment habe ich gedacht, jetzt wird irgendetwas passieren. Aber es ist was ganz anderes passiert. Die Herrlichkeit Gottes kam auf die Fürbitterin, okay? Und dann haben die gelacht und dann da kam eine Welle der Herrlichkeit nach der anderen auf sie und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte weitermachen. Also habe ich probiert, die erste Frau da rauszulösen. Aber weißt du was, ich habe die nicht weggekriegt, weil die Hände, da war ein Engel in der Mitte, das ist meine Interpretation, der hat sie alle zusammengehalten. Wir konnten sie nicht auseinanderbringen. So, die waren aneinander, wie aneinander geklebt. Und dann habe ich gesagt, Herr, wie soll ich jetzt weitermachen? Und er sagt, warte noch einen Moment. Und dann hat er mir etwas gesagt, dann hat er gesagt, sag, dass die Einheit hochattraktiv ist für den Heiligen Geist. Aber dass diese kritische, destruktive Kritik hochattraktiv ist für das Dämonische. Und dann, boom, flogen sie alle auseinander. Okay, das war eine Object Lesson mitten in der Veranstaltung im Heilungsgottesdienst. Dann konnte man wieder weitermachen. Ja. Aber das ist einfach, die Einheit ist hochattraktiv für den Heiligen Geist. Ja. Und das ist schön. Also in der Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Gottes bringt den Charakter mehr zum Ausdruck und dann auch die Früchte des Geistes und vieles, vieles mehr. Wisst ihr, die Herrlichkeit Gottes ist manchmal auf einigen wenigen, aber mein Herz und dein Herz bestimmt, wie viel wir davon haben. Und jede Person, die Herrlichkeit Gottes im eigenen Leben sucht, muss sich die charakterlichen Eigenschaften Gottes runterladen. Was meine ich damit? Ein Mensch des Friedens ist attraktiv für den, der Frieden ist. Stimmt's? Ein Mensch der Liebe ist attraktiv für den, der Liebe ist. Stimmt's? Ein Mensch, der heilig lebt, ist attraktiv für den, der heilig ist. Ja, der Heilige Geist. Und Gott hat ein Verlangen in uns gelegt. Wir wurden geschaffen, dass wir seine Herrlichkeit tragen können. Wir können's. Als mobiler Tempel auf zwei Beinen sind wir sehr flexibel. Ja. Früher sind die Menschen in die Tempel gerannt, jetzt haben wir mobile Tempel, okay? Und voll Heiligen Geist das gleich, ja, okay. Weißt du, da war eine Frau in, ein Mann hat ein bisschen Zeit im Gebet verbracht, der geht in so einen Discountladen und da ist die Verkäuferin, die sagt, was ist mit Ihnen los, wo kommen Sie her? Er sagt, wieso? Ja, da ist so eine Atmosphäre, so eine Aura, so eine Energie, ja. Ja, die Leute beschreiben, die spüren, was da passiert. Und das ist genau das. Ich war jetzt vor 14 Tagen bei einer Einweihung eines Gebäudes und da gab es einen Raum, der hieß Wimber, John Wimber. Einige kennen den Namen, andere nicht. Aber für mich hatte das eine Bedeutung, weil vor vielen, vielen Jahren hatten wir einen Kongress in Frankfurt. 2 Tage war John Wimber da. Die Halle war voll, ich war in der Befreiungsabteilung und als die Veranstaltung vorbei war, ist da was passiert ist? Musste ich in den Osten Deutschlands reisen, ehemalige DDR, und hatte dort Veranstaltungen, Kirchenwochen. Waren viele junge Leute, hunderte von jungen Leuten zusammen an verschiedenen Orten. Die schlechte Nachricht war, John Wimber saß im Flugzeug, okay? Aber weißt du, was die gute Nachricht war? Der Mann Gottes war weg. Die gute Nachricht, der Heilige Geist ist geblieben, okay? Der Heilige Geist ist geblieben. Okay, bei der Catherine Kuhlmann, das ist so eine Heilungsevangelistin aus den Staaten, die ist irgendwann, glaube ich, in den 70ern gestorben. Das war die Frau, die mich auch so angetriggert hat für das ganze Heilungsthema. Das war das erste Buch, was ich gelesen habe und das war schon sehr bewegend. Und von ihr hat es geheißen, dass sie in so einem säkularen Filmstudio war, wo sie die Predigten aufgenommen haben. Und ja, sie hat da ihren Job gemacht und im 2. Stock war eine Person, die sagte, oh, jetzt muss Catherine Kuhlmann reingekommen sein. Dann haben sie es gecheckt, ja, sie war reingekommen. Die gleiche Person und auch andere sagten, oh, jetzt muss sie aber rausgegangen sein. Weißt du, sie war rausgegangen. Mit der Catherine war die Herrlichkeit Gottes reingekommen und mit ihr war die Herrlichkeit auch wieder rausspaziert. Ja. Da gab es so Geschichten, dann war sie am Flughafen und sie war bekannte Prominentin, die Leute kamen und dann hat sie gebetet und dann lagen da 12 Leute unten auf dem Boden und man dachte, das ist ein Giftgasanschlag gewesen, verstehst du? Und es hat auch ein paar Nebeneffekte, ja. Ich kann mich erinnern an Bobby vor vielen Jahren, das war in Nürnberg eine Veranstaltung und da war so eine powervolle Salbung, das war so. Du hast mich sehr inspiriert und das war auch der Grund, warum wir dich eingeladen haben, weil das ist die Wirkung des Heiligen Geistes in einem Menschen ist unübersehbar. Ja? Da müssen nicht immer solche Manifestationen sein, ja? Aber die Kraft Gottes ist da. Etwas passiert und dreht sich im sichtbaren und unsichtbaren Raum. Smith Wigglesworth ist so ein Mann gewesen, der einen großen Heilungsdienst hatte. Und der hat immer dann, wenn er seine großen Veranstaltungen gemacht hat, die Pastoren versammelt und dann hat er mit denen gebetet. Und als er anfing zu beten, der war immer in der Gegenwart Gottes, kam so viel Herrlichkeit rein, dass die alle aus dem Saal rausgingen. Einer hat gesagt, ich bleibe hier. Aber er ist später auf allen Vieren rausgekrochen. Er sagt, da ist zu viel von Gott in dem Raum drin. Ist zu viel. Ja. Das musst du erst verkraften. Es gibt diese Bücher Gottes Generäle. Super, dass ihr es gelesen habt. Ja. Und einer meiner Favoriten der Heilungsleute ist der A.A. Allen. Und da gibt es eine Geschichte vom Schambach. Der hat ja vor kurzem noch gelebt. Der ist, glaube ich, jetzt auch heimgegangen vor ein paar Jahren. Der Schambach war den ganzen Tag im Befreiungsdienst mit einer Person und der Dämon wollte nicht rausgehen. Und am Abend kommt A.A. Allen. Und der Schambach sagt, kannst du mir helfen? Und A.A. Allen beugt sich runter, flüstert etwas ins Ohr der Person. Ein Schrei und der Dämon war ausgefahren. Und dann sagt der Schambach, was hast du gesagt? Was hast du gemacht? Ich habe nur gesagt, hier ist A.A. Allen. Ja. Ja, stell dir mal vor, das könnte dir auch passieren, ja? Weil ich glaube, dass Gott seinen Geist in diesen Tagen, wo es so düster wird, wo es so herausfordernd wird, wo man sagt, die Hölle hat Ausgang, okay? Er wird uns salben mit einer Power, die Macht der Finsternis runterbringt. Wenn du konsequent der Gegenwart Gottes folgst, kannst du Gott nicht verpassen. Ich wiederhole es. Wenn du Gott hinterherjagst, kannst du ihn nicht verpassen. Noch etwas. Wenn du auf Gott wartest, kannst du ihn auch nicht verpassen. Du kannst ein paar Stunden warten. Ich muss dir ein paar Mal zeigen, ja, ich bin trotzdem noch hier. Ja? Ich bin immer noch hier, weil er will wissen, wie ernst ich ihn nehme. Ja. Und dann kann er mich besser gebrauchen. So, und ich sage euch mal was. Ich möchte ein paar Menschen helfen, die vielleicht ein paar Schwierigkeiten haben. Wir sind ja Männer und Frauen und es gibt eine linke und eine rechte Hirnhälfte. Die einen sind so mehr die kognitiven, analytischen Typen, rational erleuchtet. Und die anderen, bei den anderen ist die emotionale Seite mehr erleuchtet, ja. Wenn wir dann von Gott etwas empfangen, ja, dann haben einige dann einfach ein Problem, weil die dann sagen, Mann, also wenn du mehr diese Kopfseite hast, das ist mir echt zu emotional hier, ja. Ja, ich sag dir mal was, keiner möchte, dass eure Gemeinde oder unsere Gemeinden nur von Gefühlen geleitet werden, okay, stimmt's? Da muss auch ein paar Hirnzellen da reinkommen für ein paar gute Entscheidungen, okay? Das hat wieder mal mit Liebe zu tun. Ich liebe meine Frau ja nicht nur aus rationalen Gründen. Ja? Da gibt es ja auch noch ein paar Dinge, die hier Klavier spielen, ja, auf der Gefühlsebene so. Und genauso ist es mit Gott. Und wir müssen verstehen, dass wir ganzheitlich sind. Und einige haben Angst, was zu empfangen. Aber weißt du, was Jesus sagt? Wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Ja? Und einige haben vielleicht Angst, ein bisschen mehr Angst vor den Gefühlen. Aber lass mich eins sagen, wer hat denn die Gefühle in uns gelegt? Gott. Hat Jesus nicht selber Gefühle gehabt? Das volle Spektrum. Er war ganz entspannt und relaxed, er konnte aber auch wütend sein im Tempel, er konnte lachen, er konnte weinen, er hatte Empathie, er hat das volle Gefühlsspektrum in sich gehabt. Ja? Aber er war auch hier im Kopf klar unterwegs. Ja? Also die Balance ist sehr wichtig. Ich möchte mal fragen, Männer hier im Saal, Single-Männer, gib mir mal kurz ein Zeichen, wer ist Single, heb mal ganz kurz die Hand, okay. Frauen, schaut euch nochmal, nein, nehmt die Hände wieder runter. So. Was, Ihr Single-Männer, was haltet ihr von einer Frau? Also du findest diese Frau, diese Schönheit, diese sympathische Wesen, dieses himmlische, paradiesische Wesen, kreuzt tatsächlich deine Bahn. Und ihr lernt euch kennen, alles läuft, es funzt. Ja. Und auf einmal sagt sie, du, ich habe ja gar nichts dagegen, dass wir heiraten. Du sagst, ja super. Aber sie sagt, ich habe eine Bedingung, keine Zärtlichkeiten. Wer von euch würde diese Frau wollen? Es meldet sich im Moment keiner, der sich eben gemeldet hat. Und warum ist das so? Weil die Gefühle da sind, okay, in uns gelegt sind. Manchmal haben wir ein Elternhaus gehabt, was sehr hoch emotional war und man musste sich schützen. Und dann hat man die Entscheidung getroffen, okay, ich muss alles mehr kontrollieren, ich muss mehr aufpassen. Und dann ist es wichtig, dass wir sagen, ich habe Kontrolle übernommen, aber Heiliger Geist, ich gebe die Kontrolle ab an dich. Dir vertraue ich, okay? Weil wenn ich alles kontrolliere und ein latenter Kontrollfreak geworden bin aufgrund von einer übergriffigen Situation in der Vergangenheit, vielleicht einer Missbrauchssituation, und ich musste mich irgendwie schützen, dann muss ich eine Entscheidung treffen, ich gebe Kontrolle ab. Ich weiß, dass die meisten von euch sind mit dem Auto gekommen, viele Ehepaare sehe ich hier. Wer hat das Steuer übernommen? Ich sag's dir, die Person, die Kontrolle übernommen hat, ja. Meistens der Ehemann, ja, beim Autofahren. Woanders hat die Frau den Hut auf, ja, das wechselt ja immer. Aber du übernimmst Kontrolle, ja, man übernimmt Kontrolle. Und ich sag mal, Kontrolle ist okay, aber es gibt da auch so eine pathologische Dimension. Wenn ich alles kontrollieren muss, mache ich alles aus meiner Kraft. Das ist das Problem. Meine Stärken enden bei mir. Aber ich will ja auf einem anderen Level. Ich will aus seiner Kraft leben. Also muss ich verstehen, was der Paulus sagt. Ich bin ganz schön schwach. Und ich muss einfach sagen, ich gebe Kontrolle ab. Und das kannst du jetzt, wenn du merkst, dass das mehr dein Thema ist, kannst du jetzt einfach innerlich gerade sagen, Gott, kann schon jemand ans Piano kommen? Kannst schon mal Kontrolle abgeben jetzt? Oder auch die Angst vor zu viel Emotionen, weil du wurdest mit Emotionen geschaffen. Es ist nicht schlimm, dass du mehr rational bist, aber dann musst du wie ich auch eine Entscheidung treffen. Wow, ich möchte den Liebesanfahrtsweg zu ihm hin entwickeln. Und der hat auch mit meiner Emotion zu tun. Es hat auch mit Romanze zu tun, mit dem Heiligen Geist. Die Bibel vergleicht das ja immer Mann und Frau. Ja? Und ich sag mal, wenn der Mann die Frau küsst und sie sagt, Igitt, wie kann er seinen Mund mit diesen kantigen Teilen, die wir Zähne nennen, auf meinen Mund pressen? Wer von euch glaubt, dass das der falsche Moment zum Analysieren ist? Das ist der Moment zur Hingabe, okay? Und ich sag dir, wenn du einen Hauch von ihm nur spürst, vom Heiligen Geist, geb dich ihm voll hin, okay? Sag, ich möchte alles kriegen. Ich entwickle mich da rein, ich sensibilisiere mich da rein. Ich möchte von dir empfangen. Dann gibt es noch ein Problem. Ein heißer Evangelist kam in deine Gemeinde und er hatte eine Handteller, große Pranke, also Hand, ja. Und er wollte schneller sein wie der Heilige Geist. Und er hat voll ausgeholt und dir so richtig auf den Schädellappen Bormals draufgegeben. Und du lagst auf dem Boden, du hast die Sterne funkeln sehen, die Engel singen, hören. Und jetzt stehe ich vor dir und will für dich beten. Und alles, was durch deinen Kopf geht, ist, haut er mir auch wieder drauf. Und du bist nicht entspannt. Du kannst nicht empfangen. Du bist einfach verkrampft. Und ich möchte euch da ein bisschen helfen. Merkt ihr, der Heilige Geist fängt schon an, hier ein bisschen Freude reinzubringen. In den Saal, es wird gleich stärker. Kennst du das? Du fährst mit deinem Ehepartner, wer ist schon mal mit seinem Ehepartner in die Gemeinde gefahren? Sonntags. Okay. Und wer hat so einen richtigen Streit gehabt auf der Fahrt zur Gemeinde? Oh, es gibt ein paar Ehrliche hier, super. Es gibt ein paar Heilige in unserer Mitte. Ja, super. So, richtigen Streit. Und dann sagt der Lobpreisleiter oder die Lobpreisleiterin, hey, lasst uns Gott anbeten. Du sagst, geht nicht. Aber du triffst eine Entscheidung in deinem Kopf und du sagst, ich werde vergeben, das Ding können wir hinterher regeln, ich werde dich anbeten. Und auf einmal kommt die Herrlichkeit Gottes auf dich. Verstehst du? So einfach ist das. Es ist nicht kompliziert. Der Heilige Geist tippt dich an und sagt, guck mal, du guckst Fernsehen, komm mal in das Zimmer darüber und bete. Und dein Fleisch muss sagen, ich muss 90% Energie aufwenden, weil ich wollte doch den Film gucken. Ja, ist so. Und du musst 90% Energie aufbringen und dann gehst du rüber in den Raum. Und wenn du in dem Raum bist und du bist diesem Impuls gefolgt und du hast dich geöffnet, du wirst in 5 Minuten zu 90% von seiner Gegenwart getragen. So, ich möchte dir nur Appetit machen. Ich sag dir, wenn du Hunger hast, wirst du es kriegen, ja? Wirst du richtig von Gott gesegnet werden. Gemäß deinem Hunger wird es passieren. Ihr kennt die Geschichte, die alle Prediger dann erzählen, das von Elia und den Gefäßen, ja? Wir sind irdene Gefäße, die sich aufstellen. Aber ich sage, wenn du einen Hunger hast für einen Fingerhut seiner Gegenwart und Salbung, kriegst du einen Fingerhut. Wisst ihr, wann der Ölfluss stoppte? Als kein Gefäß mehr da war, keine Kapazität mehr da war. Ich würde keinen Fingerhut heute Abend bringen. Ich würde meine Badewanne bringen. Ich würde sagen, ich brauche ganz viel Kapazität, verstehst du? Ich möchte alles kriegen von dir, was ich kriegen kann. Und da wären wir schon angekommen. Ich bin jetzt durch mit der Predigt. Okay. Lass uns jetzt einfach in die Gegenwart praktizieren. Weißt du, wie du es am besten machst? Stell dich einfach mal hin. Stellst dich einfach mal hin, ich mach's einfach vor. Du machst dir bewusst, mein Gott ist da. Der Heilige Geist ist hier. Und ich sag dir, er möchte heute Abend dir geben. Er möchte dich erfüllen. Heiliger Geist, danke für deine wunderbare Gegenwart. Und vergiss die Person links und rechts neben dir. Und schau, der Heilige Geist hat eine Affinität zum Körper. Deswegen redet der Paulus auch, dass der Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Oh, sei einfach innerlich ausgerichtet auf ihn. Gott, du bist da. Gemeinsam sind wir hier. Danke für die Freundschaft. Danke für die Partnerschaft. Ich treffe eine Entscheidung. Ich werde leben in dieser Beziehung. Ich werde leben in dieser Beziehung. Mir hintere weg. Ja. Und ich wiederhole, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten. Und wenn du hungrig bist, dann streck dich jetzt innerlich aus. Und Vater, ich sage, gieß deinen Geist aus heute Abend. Heiliger Geist, ich lade dich ein, komm und erfülle, erfrische, erquicke, Ströme lebendigen Wassers, die sollen fließen. Ich brauche 2, 3 Jungs, die mit mir jetzt wachsam mitgehen. Ja? Vater, in dem Namen Jesu, mehr von dir, weniger von mir. Gehst du mal hinter... komm mal her. Ja, komm her, komm vor. Es reicht, wenn du da... Komm noch ein bisschen näher, komm näher. Oh, Vater, gib ihr Fülle, überfließend. Fülle, Herrlichkeit Gottes vom Thron Gottes. Danke, Jesus. Danke für deine Liebe. Jetzt gehst du noch mal hinter, hol die nächste Dame. Achtung. Es schiebt sie nach hinten. Ups, es schiebt sie nach hinten. Schiebt sie nach hinten. Komm, Schritt näher. Keine Angst. Fülle, Vater, gib ihr Fülle. Überfließen. Frisches Öl. Danke, Herr. Danke, Jesus. Der Heilige Geist ist überall hier im Raum. Halleluja. Ja. Und jetzt, Der Nächste. Geh mal ganz hinter, ganz hinter, ganz hinter, ganz hinter zu der Dame da mit dem dunklen Haaren. Ja, weiter, weiter, weiter und dann links. Komm vor. Es reicht, wenn du im Gang stehst. Stehst im Gang, mach die Augen zu, sei auf Empfang. Fülle in dem Namen Jesu. Power vom Thron Gottes. Schieb dich nach hinten, das ist die Präsenz Gottes. Power vom Thron Gottes. Danke, Heiliger Geist, danke für deine Power. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Liebe. Danke für frisches Öl. Halleluja, Jesus. Komm auch mal vor. Augen zu, vergiss mich. Heiliger Geist, erfüll sie. Fülle, überfließen. Frisches Öl, da ist es. Frisches Öl vom Thron Gottes. Danke, Herr. Ein neues Maß, ein neues Maß. Du komm auch mal vor, komm vor. Weil die Freude am Herrn wird jetzt deine Kraft werden, Vater. Gib ihr mehr. Gib mehr von deiner Freude, Vater. Gib ihr mehr, gib ihr mehr. Passt mal auf, hier dieser Block, steht mal auf, Ladies, steht mal auf. Du musst jetzt nicht. Bleib ruhig sitzen, aber gib deiner Nachbarin mal die Hand, gib dem Nachbarn die Hand hier. Mach eine Verbindung. Heb's hoch, richtig hoch. Seid ihr bereit? Heiliger Geist, erfüll sie jetzt. Fülle, überfließen, Fülle vom Thron Gottes, Fülle. Da ist Power vom Thron Gottes, Power vom Thron Gottes. Power vom Thron Gottes, Fülle, Fülle, Halleluja. Bringen Sie mal nach vorne hier. Sie, ja. Fülle, Fülle, da ist Fülle, Fülle, Fülle, Fülle, Fülle, Fülle, Fülle, überfließen, überfließen, überfließen, überfließen. Danke, Herr. Danke, Jesus. Ja, es macht ja auch Spaß. Soll ja auch nicht langweilig werden. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Jesus, wir lieben dich. Wir preisen dich. Heiliger Geist, komm noch stärker jetzt auf die Veranstaltung in dem Namen Jesu. Durchströme uns mit deiner Power, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft. Übergieß uns mit frischem Öl. Frisches Öl vom Thron Gottes. Fülle, überfließend. Voll, randvoll. Randvoll, randvoll. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus. Wow. Und diese Freude nimmt zu, weißt du? Es nimmt zu, es fängt hier drüben an. Hier drüben. Freude in dem Namen Jesu. Neues Maß, Fülle, Fülle, Fülle. Hey, Ladies, alle mal, steht mal auf, steht mal auf, steht mal auf. Nimm mal die Nachbarin an die Hand. Nimm die Nachbarin an die Hand. Ja, siehst du, es geht schon los. Es geht schon los. Gib ihnen noch mehr, Vater, Heiliger Geist. Wow. Mal ein bisschen leiser. Dann misch ein bisschen runter die Lautstärke. Halleluja, danke Herr. Hier ist es so. Gib ihn mehr, gib ihn mehr, gib ihn mehr, gib ihn mehr, gib ihn mehr. Gib, ups, ups. Meine Mitarbeiter, hilfst du mit? Stell dich hinter die Dame da. Vater. Fülle vom Thron Gottes in dem Namen Jesu, Fülle überfließen, überfließen, stell dich in Gang, stell dich, die Kraft Gottes kommt auf dich, Fülle, Fülle, überfließen, da ist es, Fülle. Merkst du, schieb dich nach hinten, das ist die Präsenz der Salbung, Heiliger Geist, danke für deine Fülle, danke für dein Leben, danke für Frische, danke für neues Leben. Willst du auch ein bisschen? Da ist schon, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Danke, Heiliger Geist. Gib ihnen noch mehr. Gib den Ladies hier noch mehr. Fülle, überfließend. Frisches Öl. Was ist mein Mitarbeiter? Ja. Okay, okay. Bringen Sie mal. Nee, Sie da. Oh, Heiliger Geist, erfüll sie jetzt. Fülle. Überfließend, überfließend, überfließend, überfließend, überfließend. Oh. Ups. Oh. Oh, helft ihm hoch. Oh, guck, dass er schön bei eurem Stuhl bleibt, ja? Schön in der Stuhlreihe. Oh. Wow, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wow, Vater, gib ihn mehr, gib ihn mehr, gib ihn mehr, gib ihn mehr, mehr. Oh. Gib ihm mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Nee. Oh. Schon wieder. Oh. Hoppala, hoppala. Alles okay? Alles okay. Oh, entspann dich da unten. Entspann dich, entspann dich. Alles gut. Entspann dich. Gott, du bist so gut. Und wir sagen, wir wollen noch mehr von dir. Wir sind nicht fertig heute Abend. Wir sind. Wir empfangen eine Kraft. Wir empfangen eine Power, von der du gar keine Vorstellung hast, was das ist. Der Heilige Geist arbeitet sich durch nach hinten jetzt. Jetzt kommen die hinteren Reihen dran. Die letzte Reihe, die Freude kommt, ja, ganz da hinten geht's los. Danke, Herr. Danke für deine Gegenwart. Weil der ganze Raum soll erfüllt werden, okay? Der ganze Raum erfüllt von deiner Herrlichkeit, von deiner Präsenz, von deinem heiligen Feuer. Jesus. Wo sind meine Mitarbeiter? Geh mal darüber zu dem Herrn. Der braucht Hilfe. Komm mal her. Bleib stehen. Gib ihm mehr, Vater. Gib ihm mehr, gib ihm mehr, gib ihm mehr, gib ihm mehr, gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Lass ihn sanft zu Boden entspannen. Ganz sanft. Ganz sanft. Ganz sanft. Oh, Halleluja, Jesus. Wir wirken nichts ab jetzt, ja? Wir wirken nichts ab. Ja, wir wissen, wie das ist, wenn du unter Depression leidest, geh zu so einer Person, die so fröhlich lacht, ja? Und das ist ansteckend. Das ist ansteckend. Ansteckend. Okay. Halleluja. Danke, Herr. Heiliger Geist, wir lieben dich. Wir verehren dich. Wir danken dir, dass deine Hand, deine Gegenwart, deine Präsenz hier ist. Wir danken dir für deine Power. Und jetzt, pass auf, wir werden zugerüstet für einen Dienst in der Kraft des Geistes. Ich habe vorhin gesagt, du rennst nicht mehr Zeichen und Wunder hinterher. Zeichen und Wunder sollen dir hinterherlaufen. Ja. Aber da ist eins wichtig. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen, die Menschen befreit von Angst. Weil wir können den Dienst nur machen, wenn wir gnadenlos enthemmt sind. Und gib ihnen mehr, Heiliger Geist. Den seriösen Part übernehmen wir gleich. Ja. Ja. War es noch jemand, wo ich eben stehen geblieben bin? Hm? Ja. Schau, dieses Lachen ist auch ein Triumph über Angst. Aber ich bete jetzt, dass die Furcht geht. Aus dem Denken, aus dem Fühlen, aus dem Körper. In dieser Covid-Zeit haben so viele Menschen diesen Geisterangst gekriegt. Und Vater, in dem Namen Jesu setze ich meine Geschwister frei von Menschenfurcht. Frei von Menschenfurcht. Ich spreche zu dem Berg der Angst, der hier im Raum ist, und ich spreche, löse dich jetzt, du Geist der Angst, raus aus dem Raum. Löse dich jetzt. Ich zerbreche deine Power. Ich löse deine Haken. Löse dich jetzt. Löse dich jetzt. Löse dich jetzt. Jetzt. Und jetzt sind wir bereit zu empfangen eine Salbung für Heilung, für Zeichen und Wunder. Dinge, die passieren in deinem Leben. Vater im Himmel, halt einfach deine Hände aus, so streckst du aus. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du austeilst, gib ihnen, was du mir gegeben hast. Gib ihnen eine Power-Salbung für Heilung. Eine Salbung für Heilung in dem Namen Jesu. Da ist es. Wow, danke. Danke. Danke. Danke. Danke. Danke, Heiliger Geist. Danke. Danke. Danke. Danke. Frisches Öl für Zeichen und Wunder. Jesus sagt, ihr werdet die Hände auf die Kranke legen und es wird besser werden, sie werden geheilt werden und das wird passieren. Das wird passieren. Aber du musst damit arbeiten. Danke für eine Salbung für den Heilungsdienst. Danke für eine Salbung für den Heilungsdienst. Empfang eine frische Salbung für die Gebete der Kranken jetzt in dem Namen Jesu. Jetzt, jetzt, jetzt, jetzt. Merkt ihr atmosphärisch, jetzt kam gerade ein Shift rein. Es kommt gerade ein anderer atmosphärischer Shift rein. Und Gott möchte was austeilen. Er möchte in dem prophetischen Bereich arbeiten. Und ich bete jetzt für geöffnete Augen, geöffnete Ohren. In diesen Tagen, in denen wir leben, können wir nicht mehr auf Sicht fahren. Du kannst nicht von Second-Hand-Informationen leben. Du brauchst Informationen First-Hand von Gott persönlich. Und du musst seine Stimme hören. Und er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich bete, dass die Augen geöffnet werden. Vater, ich bitte, dass du jetzt Augen öffnest in dem Namen Jesu. Geistliche Augen zu sehen. Geistliche Augen zu sehen. Geistliche Ohren zu hören, was du sagst. Bobby, you are a prophet. You are a prophetic person. You should come and stay with me and pray for this release, for open eyes and ears, and whatever. We can also stand. Okay, I can go down. Yeah. It's the impartation, you know, for... All right. The Word of God says, surely God will not do a single thing without first revealing what he's going to do to his servants, the prophets. Das Wort Gottes sagt, sicherlich wird der Herr nichts offenbaren, es sei denn, er hat es vorher den Propheten offenbart. Prophets need to be operating under the anointing of the sons of Issachar. Die Propheten müssen operieren unter einer Salbung der Söhne Issachars. They have understanding of the times. Ein Verständnis der Zeiten. to know what God was going to do. Zu wissen, was Gott tun will. We need to know what God's going to do. Wir müssen wissen, was Gott tun will. He's going to show up and show off. Er wird sich zeigen und er wird sich gewaltig darstellen. He told me, he said, prepare the people. Er sagte mir, bereite die Leute darauf vor. They've never been where we're going now. Sie waren noch nie da, wo wir jetzt hingehen. God says, behold, I do a new thing. Gott sagt, siehe, ich tue etwas Neues. He's going to show up and shock us. Er wird sich zeigen und er wird uns schockieren. Biggest word across the body of Christ will be awestruck. Das größte Wort, das über dem Leib Christi geschrieben sein wird, wird in Ehrfurcht erstarrt sein. God wants to show up in a way we've not seen before. Gott will sich zeigen in einer Art und Weise, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben. He's in charge, you know. Er ist im Regiment. He can do anything he wants to. Er kann alles tun, was er tun will. But God wants you to be able to perceive and receive. Gott möchte, dass du siehst und dass du empfängst. Here's a great verse. Hier ist ein gewaltiger Vers. Matthew 13. Matthäus 13. Verses 16 to 17. 16 bis 17. That verse says, "Blessed are your eyes, for they see." Da heißt es: Gesegnet sind deine Augen, denn sie sehen. And blessed are your ears, for they hear. Und gesegnet sind deine Ohren, denn sie hören. Many long to see what you see. Viele wollten sehen, was du siehst. And couldn't. Und konnten es nicht. Many long to hear what you hear. Viele wollten hören, was du hörst, aber sie haben es nicht gehört. We're a privileged generation. Wir sind eine privilegierte Generation. To have communication with God. Dass wir Kommunikation mit Gott haben. Day and night, the heavens are uttering His voice. Tag und Nacht tun die Himmel seine Stimme groß machen oder what ausdrücken. What you've heard tonight is, you can do it. Was du heute Abend gehört hast, ist, du kannst es tun. But only with Christ. Aber nur mit Christus. I can do what? Ich kann was tun? All things. Alles. Through Christ. Durch Christus. Who infuses me. Der mich stärkt. With inner strength. Mit seiner inneren Stärke. And God wants us to be more than spectators. Und Gott möchte, dass wir mehr als Zuschauer He sind. Wants us to be participators. Er möchte, dass wir Teilhaber sind. If we don't do it, who will? Wenn wir es nicht tun, wer dann? We got to get off of the sidelines. Wir müssen von der Seitenlinie and weg. Out to the front lines. Und zur Front. And God wants to do that for you. Und Gott möchte das für dich tun. But let's thank Him that we have blessed eyes. Aber lass ihn uns ihm danken, dass wir gesegnete Augen haben. I think we should pray every day for our own eyes, not just these right here. Ja, ich glaube, wir sollten jeden Tag für unsere eigenen Augen beten, nicht nur die oben, sondern die im Herzen. Ephesians chapter 1. Epheser 1. Verse 17 says, 17. I pray that the eyes of your heart. Ich bete, dass die Augen eures Herzens will be flooded with revelatory light. Mit Offenbarungslicht überflutet werden. That you will have a grasp and a comprehension. Dass du einen Griff und ein Verständnis hast. Of the ways of God. Der Dinge Gottes. All right, that's what he said. Sitting there earlier tonight. Ich habe es heute Abend schon früher. The Lord said, "I have a word for this man right here." Der Herr hat gesagt, ich habe ein Wort für diesen Come Mann. Come here just a minute. Komm mal hier, Herr. Here's what God said to tell you. Gott hat mir Folgendes gesagt, was ich dir sagen soll. Your ways have pleased Him. Deine Wege haben ihm gefallen. And He's going to give you the desires of your heart. Und wird dir die Wünsche deines Herzens geben. That's a good thing. Das ist eine gute Sache. When a person's ways please the Lord. Wenn die Wege eines Herrn dem Herrn gefallen, eine Wege eines Menschen dem Herrn gefallen, dann wird ihm die Wünsche seines Herzens geben. Gott hat zu mir gesprochen, als du das hast. So you're going to get what you're asking. Ja, du wirst bekommen, was you really can. Wofür du gebeten hast. Good for us, isn't it? It's good for us. If you don't believe your prayers are going to be answered, don't pray. Wenn du nicht glaubst, dass deine Gebete beantwortet werden, dann bete nicht. God says, "This is the confidence we have in Him." Die Bibel sagt, das ist die Zuversicht, die wir in ihm haben. If we ask Him anything according to His will, we know He hears us. Wenn wir ihn irgendetwas bitten gemäß seinem Willen, dann wissen wir, dass er uns hört. If we know He hears us, und wenn wir wissen, dass er uns hört, we're confident we're going to get what we're asking. Dann sind wir zuversichtlich, dass wir bekommen, was wir bitten. You're about to see more dead people raised. Du wirst mehr Tote auferweckt sehen. I'm telling you. Ich sag's dir. You believe God raises the dead, don't you? Ihr glaubt doch, dass Gott die Toten auferweckt, oder? Amen. There's a great verse in the Bible. Da ist ein großartiger Vers in der Bibel. It says Genesis 18:14. Is there anything 18, 14, gibt too hard for the Lord? Etwas, was zu hart ist für den Herrn, zu schwierig? the question is there anything too hard for God? Gibt's irgendetwas, was zu schwierig ist für den Herrn? Job 42 verse 2. Hiob 40 Vers 2. It says 42 Vers 2. Anything God puts his heart and his hand to do can't be stopped. Das heißt, alles wo der Herr seine Hand hintut, das kann nicht gestoppt werden. I'll tell you why we need signs and wonders. Ich sag euch, warum wir Zeichen und Wunder brauchen. For people to get saved. Damit die Leute errettet werden. Your Bible says. Deine Bibel sagt. Multitudes. Mengen. Believed on him. Believed on Christ. Glauben an Christus. When they saw the miracles he did. Oder sie glaubten an Christus, als sie die Wunder sahen, die er getan hat. The church needs miracles. Die Gemeinde braucht Wunder. To convince the unbeliever. Um die Ungläubigen zu überzeugen. That God's who he says he is. Dass Gott der ist, der sagt, dass er ist. So get ready. You're going to end your ministry. You're going to see more people raised from the dead. Ihr werdet mehr Leute in eurem Dienst sehen, die aus den Toten auferweckt werden. Komplett tot und komplett lebendig. How do you know that? Amen. Because Jesus Christ is the same. Denn Jesus Christus yesterday, ist dasselbe, today, gestern, heute and forever. Und in Ewigkeit. He's not changed. Er hat sich nicht geändert. He's still full of power. Er ist immer noch voller Kraft. And he wants to use you. Und er möchte dich gebrauchen. Matter of fact, he chose you. Ja, tatsächlich hat er dich auserwählt. That's what it says. Labor together with God. Er sagt, arbeite mit Gott zusammen. As God's fellow helpers. Sorry, it's God. Yeah, God picked us out on His team. Also, laboring together with God as God's fellow helpers. Ah ja, okay. Also arbeite mit Gott zusammen wie Gottes Mitarbeiter. We're co-working with God. Wir arbeiten zusammen mit Gott. Isn't that good? Ist das nicht wunderbar? I like when the joy of the Lord comes. Ich liebe das, wenn die Freude des Herrn kommt. You can't get around God and not have a bad attitude. Ja, du kannst nicht um Gott herum sein und dabei noch schlecht drauf sein. Here's your great verse. Hier ist ein großartiger Psalm Vers. 16:11. Psalm 16:11. Psalm 16:11 says. Das heißt. Das you steht, shall show me the pathway of life. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. In your presence is fullness of joy. In deiner Gegenwart ist Fülle von Freude. I like that. In your presence is fullness of joy. In deiner Gegenwart ist Fülle von Freude. Und in deiner Rechten sind Lieblichkeiten für immer. We need the joy of the Lord, don't you think? Wir brauchen die Freude im Herrn, glaubt ihr nicht? The joy of the Lord are what? Die Freude des Herrn ist unsere Stärke. A merry heart does good like a medicine. Ein fröhliches Herz dient der Gesundung. You know, get over it. Get over it. Wisst ihr? We can't get higher with a bad attitude. Du kannst nicht höher hochgehen mit einer schlechten Haltung. We just can't. Das geht einfach nicht. We've got to start rejoicing in the Lord. Wir müssen uns beginnen, im Herrn zu freuen. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Just start rejoicing. Yeah. Thank you. Yes. God bless you. Yeah. No, I'll get over it. Wisst ihr was? Gott ist hier. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber er wird jetzt ein paar Menschen heilen, ja? Und überhaupt eine ganze Menge. Wer von euch hat Schmerzen jetzt? Akut im Körper, Schmerzen, okay? Wir machen eine ganz kleine Heilungssession jetzt, ja? Ist das okay? Passt das noch? Okay, leg die Hand auf die kranke Körperstelle. Und übrigens, wenn du sagst, ich habe keine Schmerzen, bin aber auch krank, leg die Hand auf den Bereich, wo du Probleme hast. Wenn du sagst, ey, ich habe 5 Baustellen an meinem Körper, aber habe nur 2 Hände, mach dir keine Sorgen, er kümmert sich drum. Wir werden jetzt beten und die Salbung wird wirken, okay? Weil Jesus hat eins freigeschaltet am Kreuz und das ist Heilung. Heilung. Heilung für dich heute Abend. Und in dem Namen Jesu spreche ich jetzt zu dem Berg der Schmerzen hier im Raum. Ich spreche zu dem Berg der Schmerzen. Löse dich jetzt durch die Kraft des Blutes Jesu. Und es gibt andere Erkrankungen, wo du Heilung kriegst. Ich muss sie nicht alle aufzählen jetzt. Aber du hast deine Hand auf deinen Körper gelegt und ich spreche jetzt einfach aus. Empfang deine Heilung jetzt. Empfang den Heilungsstrom Jesu Christi jetzt. Der Heilige Geist ist hier, du musst das so sehen. Jesus hat eine Heilungssendestation am Kreuz errichtet und du bist das Empfangsgerät. Und der Heilige Geist, das sind die Schallwellen, die sich zu dir bewegen jetzt. Und er transportiert die Heilung. Er transportiert die Heilung. Heiliger Geist, danke für dein Wirken. Danke für die Heilungsengel, die jetzt wirken. Ihr wisst vielleicht nicht, aber wir haben ein erweitertes Team. Das sind die Engel, die mit uns arbeiten. Ich habe ein ganz interessantes Team. Ja. Und du übrigens auch. Vater, danke für deine Engel. Und jetzt spreche ich Heilung aus. Was immer die Erkrankung ist, ich spreche, empfang deine Heilung jetzt. Heilung vom Thron Gottes jetzt. Dein Reich komme mit Kraft und Herrlichkeit und Gesundheit in dem Namen Jesu. In dem Namen Jesu. Wir brauchen kein Wort der Erkenntnis. Wir kommen sofort welche, aber ich brauche keins, weil wir müssen mit unserem Glauben ihn berühren. Und er berührt uns. Empfang Heilung jetzt. Empfang Heilung jetzt. So, ich möchte noch was sagen. Wenn du sagst, ich möchte ein bisschen Gewicht verlieren, weil du da, wie ich, wohl proportioniert bist, ja? Das erleben wir in den Veranstaltungen auch. Dann mess einfach nochmal hier den Gürtel. Ich werde beten, dass das Gewicht runtergeht. Wir werden sehen. Und was immer deine Erkrankung ist, sei immer noch auf Empfang. Sei immer noch auf Empfang. Und dann wird der nächste Schritt sein. Wir werden unseren Körper mal testen. Aber ich spreche jetzt zu all denen, die sagen, ich möchte Gewichtsreduzierung, mach dich mal locker und lauf einfach mal ein bisschen hier rum. Vater, in dem Namen Jesu spreche ich einfach aus Gewichtsreduzierung, übernatürliche Gewichtsreduzierung. Ich spreche Fettzellen, schrumpft im Namen Jesu. Heilung, durchströme meine Geschwister, jetzt in dem Namen Jesu. Beweg dich einfach, bewege dich. Als wir in Stuttgart waren bei meinem Freund Peter, da haben wir ein paar sehr wohlproportionierte Damen gesehen, die mussten ihre Hosen so halten, ja. Und das war powerful. Aber ihr empfangt Heilung jetzt. Du bewegst dich. Heilung, empfang Heilung jetzt in dem Namen Jesu. Heilung gehört dir. Gewichtsreduzierung gehört dir. Der Strom des Heiligen Geistes gehört dir. Die Salbung gehört dir. Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für deinen Strom. Ich danke dir für Wiederherstellung. Ich danke dir für Wiederherstellung. So, und jetzt bitte ich euch, schaut nochmal her zu mir, ganz kurz. Ich bitte dich, teste mal deinen Körper jetzt einfach. Hat sich was verändert? Ist der Schmerz weg? Kannst du bewegen, was du nicht bewegen konntest? Kannst du dich beugen? Kannst du die Gelenke benutzen? Hat sich was verändert? Teste mal deinen Körper. Hey, ihr seid so locker hier mit dem Rumlaufen. Ja, aber jetzt mach dich noch lockerer. Teste deinen Körper. Ich sag euch, vom Sitzen findet ihr es nicht raus. Petrus musste aus dem Boot der Sicherheit klettern. Und konnte sagen, ich habe ein Wunder gehabt, ich stand auf dem Wasser. So lade ich dich ein, bewege dich, teste deinen Körper, teste deinen Körper. Und ich frage, wer hat eine heilende Berührung von Gott erlebt? Heb mal die Hand hoch, richtig hoch, richtig hoch. Ey, super. Würdet ihr ganz schnell mal herkommen, alle, die Hand gehoben haben, komm einfach mal ganz schnell nach vorne. Komm ganz schnell zu mir her. Ganz schnell, alle, die Hand gehoben haben, zu mir direkt hier nach vorne. Ich habe euch gesehen, kommt her. Kommt her, seid nicht so scheu. Das ist jetzt die Stunde, wo wir einfach mal erzählen, was ist passiert. Okay. Tut nicht mehr weh. Danke, Jesus. Halleluja. Stellt euch neben mich, wir machen hier so eine Reihe. Stellt euch hier neben mich. So, und ich frage einfach, ich fange hier an. Was ist bei dir passiert? Ja, bei mir ist passiert, dass ich hab da Schmerzen an der Schulter gehabt. Wenn ich jetzt irgendwie den Arm so hinter tue, haben wir das jetzt weg. Danke, Jesus. Ich habe jetzt die Wärme über meinen Rücken gemerkt, weil ich habe immer diese Lendenwirbelbeschwerden und so in den Knien. Weil ich habe 12 Prothesen und dann konnte ich mich halt nicht mehr hinknien. Aber im Moment merke ich gar nichts. Es war so warm jetzt. Die Wärme ist noch da. stell dich mal da vorne hin. Ich brauche, ja, einfach, gehst du auf diese, so, mal hier, bleib mal hier stehen. Ja, okay. Vater, ich danke dir für dein, bleib einfach entspannt stehen, ganz entspannt, ganz entspannt. Bleib einfach stehen. Du merkst, es zieht dich nach hinten, gell? Du wehrst dich da so ein bisschen, aber ist die Salbung. Kann auch mal nach hinten ziehen. Alles gut. Ich hatte ja Rückenschmerzen, also auf beiden Seiten, ich habe das öfters mal und das ist gerade, ich habe vorher schon gedacht, ich kann eigentlich gar nicht mehr stehen und es ist weg. Danke Jesus, super, so super. Als du gebetet hast für den Empfang der Gabe der Heilung, kam in mich irgendeine Schwere, durchströmt meinen ganzen Körper. Es hat mir richtig wehgetan hier im Bauch, aber danach kam Freude ins Herz und ich habe das Wirken des Heiligen Geistes gespürt. Halleluja. Der Heilige Geist hat seine Hand auf deinem Leben, ja. Das war mit dem Fuß. Ich habe Rückenschmerzen, weil ich einen Bandscheibenvorfall habe seit vor ein paar Wochen oder Monaten. Genau, und die Schmerzen sind da weg, weil ich konnte mich nicht so krümmen und das ist jetzt weg alles. Danke, Jesus. Ich hatte auch so viele Spannungen im Rücken und jetzt kann ich mich wieder besser bewegen. Ja, alles. Ich höre wieder ohne Nebengeräusche. Ich hatte auch da hinten Schmerzen im Rücken und es ist jetzt wesentlich besser. Weißt du was? Stell dich hier nochmal hin. Schau in die Richtung rüber. Okay, du weißt, wie es geht jetzt. Du hast immer wieder im Lendenwirbelbereich die Probleme. Hier interviewen. Also ich habe ein entzündetes Zahnfleisch, immer mal mehr und mal weniger. Und heute Abend hat es sehr gebrannt und sehr wehgetan, als ich hierher kam. Und nach dem Gebet hat es sofort aufgehört. Ja, ich habe etwa seit einem Dreivierteljahr eine Frozen Shoulder und recht Einschränkungen. Und das ist jetzt besser. Ich kann deutlich weiter den Arm bewegen, die Schulter bewegen. Ja. Okay, Mitarbeiter, immer dabei. Weiß nie, was alles passiert. Vater, wir danken dir für komplette Freiheit in der Schulter. Komplette Wiederherstellung in Jesu Namen. Komplette Wiederherstellung in Jesu Namen. Probier nochmal. Nochmal besser. Besser, oder? Lass uns mal Gott einen Applaus geben. Danke, Jesus. Haben wir von dir gehört? Ja, ich habe mir heute Vormittag meine Niere an der Seite durchgezogen. Hat ganz Zeit wehgetan. Und jetzt nach dem Gebet habe ich gespürt, dass es weg ist. Ich habe Kopfschmerzen vor einem Tag. And I felt a presence and then it's gone. Thank you, Jesus. Hey, lass uns mal Gott einen richtigen Applaus geben. Hey. Halleluja. Ja, lass uns Jesus nochmal einen Applaus geben. Halleluja. Oh, danke, Herr, für deine Präsenz, Herr. Danke für dein Wirken, Herr. Danke, Herr, für alles, was du tust hier im Raum, überall hier im Raum, Herr, bei jedem Einzelnen, Herr. Danke, Herr, dass du niemand vergisst, Herr. Oh, ich spüre jetzt auch die Heilungssalbung. Ich merke es auch, bei mir fängt immer an, die Hand zu zittern. Halleluja. Preis den Herrn. Wenn du noch irgendwas brauchst, zieh's dir einfach. Die Gegenwart Gottes ist hier. Halleluja. Wir wollen jetzt eine Sammlung einnehmen, aber du kannst hier trotzdem weiter Salbung ziehen. Wir wollen jetzt einfach investieren. Wir wollen hineinsäen in den Boden. Weißt du, immer, Gott hat mir mal vor Jahren gesagt, er hat gesagt, immer wenn die Herrlichkeit Gottes sich freisetzt, wenn die Präsenz sich freisetzt, dann gib den Leuten die Möglichkeit, da hinein zu säen. Also deswegen nehmen wir meistens die Sammlung ganz am Schluss ein, weil dann weißt du, wo du hineinsäst. Und du kannst heute Abend wirklich hineinsäen in diesen Boden. Und Gott sagt, wenn du unterscheidest, dass es ein guter Boden ist, dann wirst du von diesem Boden wieder ernten. Und zwar 30-fach, 60-fach, 100-fach. Ja. Das heißt, wenn du sagst heute Abend, ja, ich glaube, dass Gott hier wirkt, dann würde ich dir empfehlen, einfach jetzt den Heiligen Geist zu fragen. Du hast ja gehört, du hast eine Beziehung zu ihm, er spricht zu dir. Also frag ihn einfach und sag einfach, Heiliger Geist, was darf ich säen heute Abend? Was darf ich geben heute Abend in diesen Boden? Was darf ich hinein investieren? Weil ich möchte ein Teilhaber sein, nicht nur ein Konsument, sondern ich möchte wirklich, ja, wie meine, sozusagen meine Aktien in dieses Album hineingeben. Und so frag einfach den Heiligen Geist, was ist es, was du mir sagst? Und wenn er dir irgendeinen Betrag zeigt, den du jetzt vielleicht hier nicht dabei hast, wir haben zwei Möglichkeiten hier live vor Ort zu geben. Zum einen, du kannst in bar geben und zum anderen, du kannst per Verpflichtungserklärung geben. Die ist unter deinem Stuhl. Findest du eine, kannst du ausfüllen. Die eine Hälfte tust du in den Eimer rein als Zeichen, dass du gegeben hast. Die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause und überweist dann einfach in den nächsten Tagen. Aber so hast du einfach mitgegeben einfach. Und wenn du über Livestream zuschaust, kannst du es natürlich auch hier tun, wenn du möchtest, kannst du überweisen, wenn du es mit deinem Handy machen möchtest, direkt überweisen mit der IBAN, du kannst PayPal nutzen oder du kannst per Kreditkarte geben über unsere Homepage. Also lass dich einfach führen vom Heiligen Geist und säe hinein in diesen Boden. Weil wie viele von euch glauben an das Gesetz von Saat und Ernte? Ja? Wenn wir säen, dann nimmt das, was wir säen, es nimmt zu. Also wir verlieren nie was, das ist das Gute. Deswegen sagt Paulus auch, einen fröhlichen Geber liebt Gott. Warum sagt er das? Weil ein fröhlicher Geber hat verstanden, dass wenn er in Gott hineinsät, dass er dann nichts verliert, sodass er weinen müsste, oh, jetzt habe ich wieder was, weiß ich, wie viel Euro weggegeben. Sondern du kannst dich freuen, weil du weißt, dass du, wenn du säst, dann wirst du auch ernten. Amen. Also lass uns mit Freuden geben. Die Ordner geben hier die Eimer durch. Wie gesagt, da kannst du in bar geben oder per Verpflichtungserklärung. Wenn du über Livestream zuschaust, hast du die Möglichkeit, die eingeblendeten Möglichkeiten zu nutzen. Einfach tu das, was er dir zeigt heute Abend. Halleluja.